Erster Jesus ist fast in Jerusalem. Er ist in der Nähe von einem Berg. Jesus schickt zwei Freunde weg. Zweiter Jesus sagt, geht in das Dorf. Dort seht ihr eine Eselin und ein kleines Esel. Macht sie los und bringt sie zu mir. Dritter, wenn jemand etwas sagt, sagt, der Herr braucht sie. Dann lässt er sie gehen. Vierter, das passiert, damit etwas wahr wird. Ein Prophet hat das gesagt. Fünfter sagt zu Jerusalem, dein König kommt. Er ist freundlich und reitet auf einem Esel, einem kleinen Esel. Sechster, die Freunde gehen weg. Sie machen, was Jesus gesagt hat. Siebter, sie bringen die Eselin und das kleine Esel. Sie legen Kleider auf die Esel. Jesus setzt sich darauf. Achter, viele Leute legen ihre Kleider auf den Weg. Andere schneiden Zweige von Bäumen ab und legen sie auf den Weg. Neunter, die Leute vor Jesus und hinter Jesus rufen, Hosianna! Gelobt sei der Sohn Davids! Gelobt sei, wer im Namen des Herrn kommt! Hosianna im Himmel! Zehnter, Jesus geht in Jerusalem. Alle Leute sind aufgeregt. Sie fragen, wer ist das? Elfter, die Leute sagen, das ist Jesus. Er ist ein Prophet. Er kommt aus Nazareth in Galiläa. Zwölfter, Jesus geht in den Tempel. Er jagt alle Leute hinaus, die dort verkaufen und kaufen. Er wirft die Tische von den Geldwechslern um. Er wirft auch die Stühle von den Taubenverkäufern um. 13. Jesus sagt, es steht in der Bibel, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Aber ihr macht es zu einem Ort für Diebe. 14. Blinde und kranke Leute kommen zu Jesus in den Tempel. Er macht sie gesund. 15. Die Priester und Lehrer sehen, was Jesus macht. Sie sehen, wie die Kinder im Tempel rufen, Hosianna dem Sohn Davids. Sie sind böse. 16. Sie sagen zu Jesus, hörst du, was die Kinder sagen? Jesus sagt, ja. Habt ihr das nicht gelesen, Kinder loben mich? 17. Jesus verlässt die Priester und Lehrer. Er geht aus der Stadt nach Bethanien. Dort schläft er. 18. Am nächsten Morgen geht Jesus zurück in die Stadt. Er hat Hunger. 19. Er sieht einen Feigenbaum am Weg. Er geht zu dem Baum. Aber er findet keine Feigen, nur Blätter. Jesus sagt zu dem Baum, du sollst nie wieder Früchte haben. Sofort verdorrt der Baum. 20. Die Freunde von Jesus sehen das. Sie sind überrascht und fragen, wie konnte der Baum so schnell verdorren? 21. Jesus antwortet, ich sage euch, wenn ihr glaubt und nicht zweifelt, könnt ihr das auch machen. Ihr könnt sogar zu einem Berg sagen, geh weg und wirf dich ins Meer. Dann passiert das auch. 22. Wenn ihr im Gebet glaubt, bekommt ihr alles, was ihr wollt. 23. Jesus geht in den Tempel. Die Priester und ältesten Leute kommen zu ihm. Sie fragen, wer hat dir das erlaubt? Wer hat dir die Macht gegeben, das zu tun? 24. Jesus antwortet, ich will euch auch eine Frage stellen. Wenn ihr mir die Frage beantwortet, sage ich euch, wer mir die Macht gegeben hat. 25. Woher kam die Taufe von Johannes? War sie von Gott oder von den Menschen? Die Priester und ältesten Leute überlegen. Sie denken, wenn wir sagen, sie war von Gott, dann fragt Jesus, warum habt ihr Johannes nicht geglaubt? 26. Aber wenn wir sagen, sie war von den Menschen, dann haben wir Angst vor den Leuten. Denn alle Leute denken, Johannes war ein Prophet. 27. Also antworten sie Jesus, wir wissen es nicht. Da sagt Jesus, dann sage ich euch auch nicht, wer mir die Macht gegeben hat. 28. Was denkt ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er geht zum ersten Sohn und sagt, Sohn, geh heute in den Weinberg und arbeite dort. 29. Der Sohn antwortet, ja, Vater. Aber er geht nicht. 30. Der Mann geht zum anderen Sohn und sagt das Gleiche. Der Sohn antwortet, ich will nicht. Aber später denkt er anders und geht doch. 31. Wer von den beiden Söhnen hat getan, was der Vater wollte? Die Priester und ältesten Leute sagen, der zweite Sohn. Da sagt Jesus, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher in Gottes Reich als ihr. 32. Johannes kam zu euch und zeigte euch den richtigen Weg. Aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und Huren haben ihm geglaubt. Ihr habt das gesehen, aber ihr habt es nicht bereut und ihm nicht geglaubt. 33. Hört noch ein anderes Beispiel, ein Mann hatte einen Weinberg. Er machte einen Zaun darum. Er baute einen Platz, um Wein zu machen, und einen Turm. Dann gab er den Weinberg an Arbeiter und ging weg. 34. Als es Zeit für die Ernte war, schickte der Mann seine Diener zu den Arbeitern. Die Diener sollten seinen Teil der Ernte holen. 35. Aber die Arbeiter nahmen die Diener. Sie schlugen einen, töteten einen anderen und warfen Steine auf den dritten. 36. Der Mann schickte wieder andere Diener, mehr als beim ersten Mal. Aber die Arbeiter taten mit ihnen das Gleiche. 37. Zuletzt schickte der Mann seinen Sohn zu den Arbeitern. Er dachte, vor meinem Sohn werden sie Respekt haben. 38. Aber als die Arbeiter den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe. Kommt, wir töten ihn und nehmen seinen Weinberg. 39. Sie nahmen den Sohn, brachten ihn aus dem Weinberg und töteten ihn. 40. Was wird der Besitzer des Weinbergs mit diesen Arbeitern machen, wenn er kommt? 41. Die Priester und ältesten Leute sagen, er wird die bösen Arbeiter töten. Und er wird den Weinberg anderen Arbeitern geben, die ihm seinen Teil der Ernte geben, wenn es Zeit ist. 42. Da sagt Jesus, habt ihr das nicht in der Bibel gelesen? Der Stein, den die Bauarbeiter weggeworfen haben, ist der wichtigste Stein geworden. Der Herr hat das gemacht, und es ist wunderbar. 43. Darum sage ich euch, Gottes Reich wird euch weggenommen. Es wird einem Volk gegeben, das die richtigen Früchte bringt. 44. Wer auf diesen Stein fällt, wird zerbrechen. Und wenn der Stein auf jemanden fällt, wird er ihn zerstören. 45. Die Priester und Pharisäer hören die Beispiele von Jesus. Sie verstehen, dass Jesus sie meint. 46. Sie wollen Jesus festnehmen. Aber sie haben Angst vor den Leuten, weil die Leute denken, Jesus ist ein Prophet.